WDR Fernsehen und in 1Live. Mailt uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, pünktlich melden wir uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freithemennacht heute auch wieder. Gerne könnt ihr anrufen, Telefonnummer 0800 220 50 50 zu jedem Thema, das euch interessiert. Oder mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin oder der erste Anrufer, Steff, 48, guten Morgen. Guten Morgen, Domi. Eine Frau. Ich bin weiblich, genau. Die Steff. Genau, die Steff ist eine weiße Hexe. Oh, schon mal das fängt ja gut an. Ja, genau. Und ich rufe an, weil es da gestern einen Anrufer gab, der meinte, glaube ich, auch irgendwie Hexer zu sein und mit dem Satan verbunden. Ja. Ich habe das nicht mit alles so gehört. Das fand ich so furchtbar. Ich hatte das nur mit einem Ohr gehört. Und, nee, der war kein Hexer, ich sag's mal kurz, der war Luzifer verbunden. Ach nee, aber Luzifer in einer besonderen Interpretation, nämlich als guter Engel, nicht als Satan. Okay. Ist alles kompliziert mit dem Luzifer. Ja, das stimmt. Also aber zu dir. Zur Ehrenrettung von allen weißen Hexen, ne, so. Die es wirklich gibt im Hintergrund noch, die sich nicht trauen, ja. Und nicht sagen, ich möchte dazu sagen, ich bin Sicherheitsfachkraft eigentlich. Was bist du, psychiatrische Fachkraft? Nein, Sicherheitsfachkraft. Genau, ich stehe also mit beiden Beinen komplett voll im Leben, ja. Habe drei Kinder, 22, 23 und 31 und wollte nur eben erzählen, dass sich weiße Hexen grundsätzlich nur mit guten Dingen befassen. Immer nach dem Motto, solange es niemandem schadet, tu, ja. Was du willst. So, liebe Steff, jetzt musst du uns aufklären. Das klingt man so schwarze Hexe, weiße Hexe. Was bitte, definier du es, erklär du es, was ist eine weiße Hexe? Ja, das ist ja nun mal so, dass eigentlich alle Hexen, die damals auch verurteilt wurden und verbrannt wurden, die kannten sich mit Kräutern aus, die kannten sich mit Heilung aus, etc. pp. Mhm. Und heute machen wir das auch. Ne? Wir machen Heilungszauber, Runenwissen, Kräuterkunde, Edelsteine, mentale Fähigkeiten, Jenseitsbotschaften, Kartenlegen, etc. pp. Also es geht weit über das Kräuterwissen zum Beispiel hinaus. Ja, das hat dann auch eine esoterische Komponente. Absolut. Wir glauben auch an alle Götter, das verschließt auch unseren eigenen Gott, an den katholische, evangelische Glauben auch nicht aus. Auch Allah schließt das nicht aus. Wenn wir sagen, alle ihr macht euch ja einfach alle in einen Haufen und wir beten alle Götter. Nee, warte mal, aber da gibt es ja auch viele von. Ne? Und viele, viele Götter sind für vieles zuständig. Da gibt es ja Zuordnungen. Jeder Gott hat einen Wochentag, eine Zahl, eine Farbe. Mhm. Von der Ethik, von der Moral, da verstehe ich dich dann aber eher auf der Seite zum Beispiel des Neuen Testamentes. Ja. Der Nächstenliebe, der Achtung vor den Geschöpfen. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Guck mal, wir feiern, wenn der normale Mensch jetzt Halloween feiert, feiern wir zum Beispiel Samhain. Ne? Das ist was ganz anderes. Samhain, ja. Wir laden die Toten ein für uns mit an den Tisch. Es wird auch ein Tisch gedeckt noch aufgelegt, wo die dann Platz haben. Wir ehren die Toten zum Beltane bzw. zum Tanz in den Mai. Das ist der 30. 31. April feiern wir Beltane. Das ist ein Fruchtbarkeitszauber. Da sehe ich ab und zu in Köln die Frauen auf dem Besen durch die Stadt fliegen. Jetzt weißt du warum. Dann gibt es die Sommersonnenwende, Wintersonnenwende und so weiter und so fort. Steff, ich habe am 21. Dezember Geburtstag. Ja, Ich muss dir nicht sagen, was für ein Tag das ist. Nein. Das ist ein hochmythischer Tag. Ne? Das ist richtig, ganz genau. Was sagt das über mich aus, dass ich an dem Tag, ich bin in der Nacht geboren, in der längsten Nacht des Jahres. Was sagt das aus? Das sagt schon mal sehr deutlich aus, dass du sehr schicksalbehaftet bist. Und das wird sich auch in deinem gesamten Leben spiegeln. Da bin ich mir ziemlich sicher. Du wirst also ganz viele Leute treffen, von denen du weißt, du hast dich schon oft getroffen. Dir werden ganz viele Begegnungen zuteil, die für dich vielleicht im Ansatz erstmal seltsam sind, aber dann hinterher doch Sinn ergeben. Und so weiter und so weiter. Aber das sind so Sätze, die passen, die passen jetzt auf jede Person eigentlich. Ach so, na das ist ja blöde. Ja, aber lass uns weiter über dich reden. Was kannst du? Was genau kannst du? Ich lege Karten, Innermoor-Karten seit 15 Jahren. Und kannst über die Karten in die Zukunft schauen? Ja. Ah, wie spannend. Hm. Ich kann dir zum Beispiel sagen, du kriegst eine Erkältung. Oh. Die fängt im Hals an. Innerhalb der nächsten zwei Tage. Nein, ehrlich, ist das wahr? Hast du die Karten für mich gerade gelegt? Ja, ich habe die für heute Nachmittag gelegt für dich und da sehe ich ganz deutlich, du kriegst eine fette Erkältung. Ich kriege eine fette Erkältung innerhalb der nächsten zwei Tage. Zwei Tage, zwei Wochen, genau. Das heißt, alle sind jetzt Zeugen, dass du es gesagt hast und alle werden es bezeugen, ob es stimmt oder nicht. Ja, denn ich bin immer jede Nacht hier. Ja, das stimmt. Aber sag mir nicht, ich habe dir das angehext. Nein. Ich bin nur gespannt, ob du recht hast. Was haben die Karten über mich noch ausgesagt? Dass du zum Zahnarzt gehen musst, haben sie gesagt. Irgendwann mal oder morgen? Nee. Ja, das kommt ganz plötzlich. Da wirst du wahrscheinlich nicht mit rechnen. Ich schätze mal in der Nacht. Du hast ja schon eine Nachricht für mich. Ich krieg die Grippe, ich muss nachts zum Zahnarzt. Nein, ich habe nicht gesagt, du kriegst die Grippe. Ich habe gesagt, du kriegst von einem Infekt, einen grippalen Infekt. Ich habe aber auch gute Nachrichten für dich. Finanziell sieht das richtig super aus. Innerhalb der nächsten vier Wochen kriegst du eine super gute Nachricht. Oh, ich werde im Lotto gewinnen, wahrscheinlich. Das kann sogar auch sein. Da bin ich mir jetzt aber echt nicht so wirklich sicher. Was kannst du noch? Ich bin ein Medium. Ich kann mit Verstorbenen Kontakt aufnehmen. Das sieht dann aber so aus, dass ich mich wirklich zur Verfügung stelle. Ich kann die also nicht sehen. Mhm. Ich kann sie nur in mich lassen und dann in wichtigen Fällen auch wirklich mit den Leuten, die Fragen haben, reden. Das ist eine ganz fragile Sache und auch ziemlich schwierig. Das heißt, das kannst du nicht ad hoc. Nee, das könnten wir jetzt nicht praktizieren. Nee, das wäre jetzt echt ziemlich schwierig. Das ist schade, sonst hätten wir das jetzt mal versuchen können. Mhm. Wie musst du dich vorbereiten darauf? Ja, ich muss diesen persönlichen Kontakt halt herkriegen. Das Ding ist also, wenn du mir jetzt sagst, du pass mal auf, ich hätte jetzt gerne Kontakt mit der Susanne, dann gehe ich jetzt nicht hin und sag, Susanne, hast du denn jetzt Lust, mit den Domian zu reden? Das funktioniert das gar nicht. Mhm. Ne? Es ist also so, dass die Seelen sich hier melden. Man ruft als weiße Hexe die Seelen nicht an. Ne? Mhm. Ist auch nicht wie Brett spielen, hier dieses Ute-Brett. Das macht man auch nicht. Ich verstehe. Kleinen Moment. Moment mal still sein. Wir sind beide in einer ungewöhnlichen Kommunikation gerade. Wir telefonieren und wir sind auf einem Fernsehsender und einem Radiosender. Du erzählst mir etwas sehr Wichtiges, was du kannst. Und du sagst, dass du dich darauf vorbereiten musst. Und du sagst, dass die Leute sich bei dir melden. Mhm. Versuch doch mal ein wenig dich zu konzentrieren. Vielleicht geht es ja jetzt doch, vielleicht meldet sich ja genau jetzt in diesem Moment, weil die Situation so intensiv ist, doch irgendjemand bei dir, der aus dem Totenreich gerne Kontakt haben möchte mit mir. Domian, reden wir von einem Elternteil von dir? Vielleicht. Ja, wir reden von einem Elternteil von dir, aber das ist ziemlich dünn. Vielleicht können wir das gern nochmal wiederholen. Vielleicht auch nicht unbedingt auf Sendung, keine Ahnung. Ich habe hier aber jemanden bei mir. Komm, wir machen weiter. Ja, das ist nicht so einfach. Wir versuchen es. Okay. Hier ein oder habe ich hier zwei? Sind deine beiden Eltern schon gestorben? Ich möchte dir keine Antworten geben. Das musst du jetzt. Ja, du machst das ja auch nicht wirklich einfacher. Ich kann dir nur sagen, da ist was noch sehr belastend ist für dich. Wenn du jemanden oder wenn du etwas wahrnimmst, was will dieses etwas, wie immer wir es nennen mögen, von dir, von mir. Von dir, zu dir sagen. Mhm. Das ist eine öffentliche Sendung, ich weiß ja nicht. Okay, warte, ich versuche das mal. Doch. Er oder sie, ich kann das jetzt wirklich nicht auseinanderhalten, möchte dich wissen lassen, dass alles gut so ist, wie es ist. Okay. Und auch gut so war, wie es war. Da gab es eine Menge Missverständnisse. Und eine Menge, die auch nicht ausgesprochen war. Aber es ist gut so, wie es ist. Und sie sind stolz auf dich. Ja. Jetzt hast du mich aber reingeritten. Ja, das sind auch so Sätze, die treffen auch auf alle zu. Du musst mir was. Nee, lass uns still sein und uns konzentrieren. Sage mir etwas Substanzielles, dass ich wirklich glaube, dass du das kannst und dass du in einer Verbindung stehst. Ich kann das also mit diesen, auch in dieser Aufregung jetzt gar nicht wirklich, verstehst du? Mhm. Wie gesagt, wir können das gerne nochmal wiederholen, dann vielleicht nicht unbedingt in einer Sendung. Okay, das heißt, ich bedränge dich jetzt auch zu sehr. Ja. Okay, dann möchte ich das nicht machen. Ja. Das respektiere ich dann auch. Das, ja. Kannst du, Hexen können ja auch zaubern. Kannst du zaubern? Ja, ich kann zaubern. Du kannst zaubern? Ja. So, jetzt aber Butter bei den Fische. Hier steht der weiße Hirsch. Ich fasse diesen weißen Hirsch jetzt nicht an. Ich gucke ihn nur an. Zauber ihn mir bitte weg. Ach nee, komm. Ach. Ich habe doch gesagt, mein Name ist Stephanie Harry Potter, Mensch. Du wärst ein Weltstar, wenn du das jetzt könntest. Ich würde auf die Knie gehen vor dir, wenn du das könntest. Nee, sowas kann ich jetzt nicht. Was kannst du denn? Der Sinn liegt da jetzt auch nicht irgendwie so in mir, dass ich jetzt deinen weißen Elch wegzaubere. Doch, der Sinn liegt darin, dass du einen Mann, nämlich mich, unendlich beeindrucken könntest. Und nicht nur mich, sondern hunderttausende von Menschen auch, die gerade zuschauen und zuhören. Ja, okay. Das kann vielleicht nicht für mein Ding. Okay, das klappt mit dem weißen Hirsch nicht. Was kannst du zaubern? Es gibt Heilungszauber, die ich machen kann. Mhm. Es gibt auch bedingt Zauber, um Liebende wieder zueinander zu bringen, die wirklich aber auch zueinander gehören. Ne, da muss man dann schon noch... Das ist wichtig, dazu zu sagen, ne? Ja, das ist ganz, ganz wichtig, auch dazu zu formulieren, solange es niemandem schadet. Sonst ist ja wieder auf einer komplett anderen Seite. Und das gelingt manchmal? Ja, das gelingt eigentlich immer. Also es gibt eigentlich nichts, was mir in meinem Leben bis jetzt nicht gelungen ist. Dann könnte man dich ja auch die Venus nennen, die Liebesgöttin. Wenn du sowas kannst. Ja. Steff Reich, danke. Kommen dann Leute zu dir mit solchen Wünschen? Ja. Nimmst du von den Leuten Geld? Nein. Nie? Nein. Wie wissen die Leute oder woher wissen die Leute überhaupt, dass du diese Gaben hast? Oh, ich habe einen kleineren Freundeskreis und ich habe Kinder und ganz viele der Freunde von meinen Kindern feiern auch die Hexenfeste hier mit zusammen im Haus. Die wissen also auch so einiges über mich. Ja, und so spricht sich alles zusammen. Ja. Ja, meine Nachbarin weiß es auch. Und so spricht sich das rum. Nein, ich nehme kein Geld dafür, weil ich das einfach nicht angemessen finde. Woran erkennst du eine schwarze, also eine böse Hexe? Ja, ich denke erstmal an ihren Energien, dann an ihre Wirkungsweise, wie sie sich artikuliert und was speziell sie halt macht. Da halte ich mich dann auch komplett fern von. Das ist also wirklich nicht meins. Da es deiner Auffassung nach schwarze Hexen gibt, gibt es deiner Auffassung nach auch das Böse. Es gibt Satan. Ich möchte gar nicht sagen, ob es Satan gibt. Ich denke auch nicht, dass ich sagen möchte, dass es Gott oder die Götter gibt. Mhm. Das weiß ich nicht. Ne? Ich glaube halt an die Götter, weil ich auch ganz viel Input von oben kriege. Und wenn es das da oben gibt, gibt es natürlich auch das da unten. Wollen wir es nennen, wie wir wollen? Keine Ahnung. Könntest du deinen eigenen Tod vorhersehen? Nein. Ich kann in meinem Kartenbild, wenn ich Karten lege, überhaupt nichts von mir sehen. Wenn ich für mich die Karten lege, sehe ich nur Tod und Teufel. Das war auch nicht so. Wenn du für dich die Karten legst, siehst du Tod und Teufel. Ja, wirklich. Dann sterben immer alle in meiner Umgebung und alles läuft schief, kein Geld fließt mehr, ich fliege aus der Wohnung, keine Ahnung. Also ich bin nicht mehr objektiv, wenn ich für mich selber die Karten lege. Und wenn du die Karten für deine Kinder zum Beispiel legst? Das wird auch sehr schwierig. Da muss ich mich immer auf eine einzige Frage konzentrieren. Hast du schon mal etwas gelegt und gesehen, was dann etwas Trauriges oder Furchtbares, was dann auch eingetreten ist? Nee. Ich muss auch immer dazu sagen, wenn ich die Karten lege und mich jetzt jemand fragt, pass auf, ich bin schwer krank, kannst du mir mal sagen, ob ich sterben werde, will ich dir sagen, nee. Mhm. Kann ich dir nicht sagen, dafür lege ich auch nicht. Oder wenn mir jemand sagt, ich habe Krebs, kannst du mal einen Heilungszauber machen? Kann ich nicht, ich bin kein Arzt. Weil solche Sachen gehören in die Hände von Fachleuten, weißt du, da habe ich nichts mit zu tun. Jetzt hätte ich doch noch eine kleine Bitte zum Ende des Gesprächs. Du hast jetzt prognostiziert, dass ich zum Zahnarzt muss und dass ich eine leichte Erkältung bekomme. Könntest du mir denn da vielleicht so durch den Äther einen leichten Genesungszauber zukommen lassen, dass es vielleicht nicht so schlimm wird? So schlimm wird es nicht. Also wenn, ich gucke ja jeden Abend drum, Jan, und sobald ich merke, du kannst nicht mehr reden, weil es fängt halt im Hals an, oder du sagst, boah, ich habe hier voll die Zahnschmerzen, dann werde ich das gerne für dich tun. Okay, gut. Also wir beobachten die ganze Sache. Ich weiß, wenn ich in die Kamera gucke oder ins Mikrofon spreche, Steff ist an meiner Seite. Auf jeden Fall. Und dann kriege ich gute Energien. Auf jeden Fall, das werde ich dir gerne schicken. Ich glaube, das war die netteste weiße Hexe, mit der ich bisher gesprochen habe. Ach, du bist ja niedlich. Liebe Steff. Ich danke dir auch sehr für all die Jahre und besonders auch den Leuten da im Hintergrund. Ja. In deinem Team, die sind toll. Die sind wirklich toll. Ich danke dir, ich reiche den Dank gerne weiter. Und wünsche dir alles Gute und schöne Weihnachten. Ich dir auch. Danke, Steff. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, jetzt waren wir so ein bisschen schon in der Übersinnlichkeit und das ist eigentlich der gute Moment, wo ich euch auf unser Thema gerne hinweisen möchte auf morgen. Da geht's dann ein bisschen ernster zu, aber morgen heißt unser Thema Gott und demzufolge möchte ich gerne mit euch über Gott sprechen. Glaubt ihr an Gott? An welchen Gott glaubt ihr? Warum glaubt ihr an Gott? Wie stellt ihr euch Gott vor? Hat Gott schon mal etwas zu euch gesagt? Vielleicht gebt ihr Gott auch Schuld an irgendetwas in eurem Leben, in und an eurem Schicksal. Und ich will natürlich gerne auch mit der Gegenseite sprechen, die sagen, nein, Gott ist tot. Es gibt keinen Gott. Das sind Hirngespinste des Menschen, weil er sich in seinem Sein einsam und verlassen vorkommt. Deshalb hat er sich Gott ausgedacht. Also Thema morgen Gott. Ihr könnt euch gerne wie immer per Mail vor anmelden schon, domian@wdr.de oder morgen gerne vor der Sendung anrufen ab 0 Uhr oder während der Sendung. Unser Thema morgen Gott. Unser Thema heute alles Mögliche, was euch interessiert und weswegen ihr gerne anrufen wollt. Hier ist Andreas. Andreas ist 45. Guten Morgen, Andreas. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Andreas, um was geht's denn bei dir? Erstmal möchte ich erstmal recht herzlich danken für die vielen hier langen Jahre, die du uns so schön unterhalten hast. Und ich bin eigentlich auch ein bisschen traurig, dass du leider aufhören möchtest. Ein Jahr noch. Ja. Ja. Ja, zu meinem Thema. Ja. Und zwar Sucht bzw. Suchtverlagerung, was mir leider nach etwas über 3 Jahren Abstinenz leider passiert ist. Mhm. Und zwar, ich war ungefähr so 13 Jahre alkoholabhängig. Mhm. Habe dann auch eine lange Therapie hinter mir gemacht, vom Entzug bis hin dann auch zu einer Langzeittherapie. Das waren ungefähr mit allem Pipapo, ich war also dann auch noch in einer 3-monatigen Adaption. Eine was? Adaption. Was heißt das? Das heißt eine betreutes Wohnen in einer WG sozusagen, wo einem dann wieder beigebracht wird, ins natürliche Leben wieder reinzukommen. Also hat nichts mit Ado, sondern mit Ada. Ja, okay. Andreas, vielleicht noch eine kurze Frage, bevor du weiter erzählst zu der Sucht. Wie stark warst du alkoholabhängig? Doch eigentlich schon recht extrem. Ich habe ungefähr, also mindestens eine Kiste am Tag habe ich vertilgt. Bier, eine Kiste Bier? Ja, mindestens. Mhm. Also das war das Minimum. Mhm. Okay, so, dann erzähl mal weiter. Ja, wie gesagt, bin dann also wie gesagt nach ungefähr 7-monatiger Therapie und so weiter bin ich dann also auch völlig geheilt nach der ersten Therapie auch rausgekommen und war 3 Jahre komplett, sage ich jetzt mal, vom Alkohol auch raus und bin dann leider, muss ich dazu sagen, mit einer Droge und zwar GBL, auch bekannt unter Liquid Ecstasy, bekannt unter K.O.-Tropfen, in Berührung gekommen. Und habe innerhalb von, ich würde so sagen, 1 Monat, bin ich doch schnell, ist mein Suchtgedächtnis sofort drauf angesprungen und hat dort bei mir eine Suchtverlagerung, hat dann stattgefunden. Das heißt, du bist seitdem abhängig von dieser Substanz? Genau. Beschreib mal die Wirkung dieser Substanz. Ja, also das ist, also wie gesagt, es wird auch als K.O.-Tropfen benutzt. Aber bei einer geringeren Dosis, muss ich dazu sagen, wird es auch als Sexdroge oder zur Steigerung benutzt. Ist aber auch irgendwo, dass es, sage ich jetzt mal, einen so ein bisschen ja, lockerer macht, freier, auch zum Teil geiler und. Ja, so kann man das eigentlich jetzt erstmal beschreiben. Und wenn du zu viel nimmst, schläfst du ein? Richtig. Mhm. Genau. Also wenn man zu viel davon nimmt, ist man dann, wie man das so schön kennt, diese K.O.-Tropfen, dass man dann umkippt. Haben diese K.O.-Tropfen oder diese Substanz, haben die den Alkohol auch wieder etwas aktiviert? Nein. Nein, das ist gar nicht der Fall. Nein. Ich muss dazu geben, ich hätte dann versucht, um eine Zurückverlagerung auf den Alkohol wieder zu bekommen, weil ich merkte, dass diese andere Substanz mich ja im Griff hat, habe dann einmal versucht, Alkohol zu trinken. Mhm. Der ist mir sofort retour gekommen. Also da bin ich von weg. Mhm. Also das, Gott sei Dank. Konsumierst du die Droge jeden Tag? Ja. Gehst du einem Beruf nach? Nein, im Moment nicht. Wenn du die Droge konsumiert hast, ja. Wie lange hält die Wirkung an? Also bei mir ungefähr 6 Stunden. Also ich muss so dreimal am Tag mindestens muss ich das nachlegen. Ah, das heißt, du bist unter Dauerdrogeneinfluss quasi. Jetzt im Moment übrigens auch? Ja. Ja. Aber die bewirkt nicht die Droge, dass du jetzt irgendwie, du klingst ja relativ normal. Du kannst normal sprechen und dich auch normal konzentrieren. Ja, ja, klar. Ja, ohne dem könnte ich es wahrscheinlich schon nicht mehr. Also ich habe es versucht, mich mal alleine jetzt davon zu heilen oder beziehungsweise zu entziehen, also einen Entzug zu machen. Mhm. Klappt gar nicht. Also ich komme gar nicht mehr runter. Was passiert, wenn du, ja? Du hast wahrscheinlich dann für dich gesagt, ich nehme es jetzt einfach mal einen Tag nicht oder einen halben Tag nicht. Mhm. Und was passiert dann mit dir? Also ich reagiere auf Töne, zum Beispiel auf Kindergeschrei, sehr aggressiv. Also nicht, dass ich jetzt dann dem Kind irgendwas antun würde, aber es klopft in meinem Kopf wie wahnsinnig. Es machen mich jeder Ton, jetzt zum Beispiel vom Telefon oder sonstiges, Das stört mich alles. Das ist wie so ein Hämmern im Kopf. Also im höchsten Maße reizbar. Richtig. Und sensibel für alle sinnlichen Richtig. Eindrücke. Genau. Wenn du die Droge genommen hast jeden Tag, und was machst du denn, während die Droge wirkt? Sitzt du zu Hause und guckst Fernsehen oder was? Ja, zum Beispiel. Aber ich gehe auch viel raus. Du hast gerade gesagt, dass sie auch sexuell stimulierend wirkt. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr? Nein. Ist das nur am Anfang oder wie? Ich denke mal, wer mit Drogen oder nein, sagen wir mal, wer keinen Suchthintergedanken hat oder sonstiges, ich glaube, dann mag das vielleicht sein. Also ich kenne auch einige oder viele, die damit umgehen können. Aber wer ein Suchtproblem hat, für dem ist es dann also schon eine Gefahr. Und das ist halt auch, was ich meine, was ich auch jedem nur sagen kann, also davon auch die Finger von zu lassen, von dem Zeug. Da habe ich jetzt aber nicht die Erklärung verstanden, warum die sexuelle Stimulation nachgelassen hat bei dir. Ja, ich glaube, ich denke mal, weil ich für mich festgestellt habe, dass die Droge mich jetzt im Griff hat. Ach so, ich verstehe. Dadurch ist die Geilheit weggedrückt oder plattgewalzt worden. Genau. Also ich denke mal, dass ich einfach, dass mein Geist oder mein Kopf, mein Hirn, wie auch immer, noch so genau jetzt schaltet, dass ich jetzt aber noch so klar denken kann, zu sagen, Mensch, was machst du für eine Scheiße? Mhm. Ich muss auch dazu sagen, wenn ich das einwenden darf, dass ich mir auch dann jetzt relativ kurzfristig recht schnell auch Hilfe gesucht habe bei der Drogenberatung. Bevor du das erzählst, lass mich bitte noch fragen. Du hast es über 3 Jahre jetzt jeden Tag konsumiert. Was kostet? Nein. Halbes Jahr. Ach so. Ich bin erst seit Mai diesen Jahres erst an dem Zeug drangekommen. Ich bin 3 Jahre clean vom Alkohol. Ah, okay, verstehe. Das war gerade ein Missverständnis. Dann war es ein Missverständnis. Okay. Aber drei dennoch. Jahre gar nichts genommen. Aber dennoch, ja, stimmt. Aber dennoch, das Zeug kostet ja. Richtig. Was kostet das? Also ich sag mal, das ist unterschiedlich, aber ich sag mal, der Preis liegt so zwischen 15 bis 20 Euro pro 20 ml, also Milliliter. So, wie viel brauchst du? Also umgerechnet? Also ich sag mal, ich brauche so im Schnitt, würde ich mal sagen, am Tag so meine 10 Milliliter. Also das heißt, 7,50 Euro bis 10 Euro am Tag sind weg. Welche Nebenwirkungen hat diese Droge? Also ich glaube, da gibt es noch keine direkten Langstudien darüber. Ich sehe es aber an mir, dass meine Haut, also ich sehe mich ja im Gesicht, also ich kann mir ja, ich habe ja einen Spiegel zu Hause, dass ich doch also schon irgendwo doch ein bisschen verfalle, also, sage ich jetzt. Schöner wirst du davon nicht. Nee. So, jetzt hast du gesagt, dass du dir schon Hilfe gesucht hast. Erzähl das mal. Richtig. Ja, also wie gesagt, ich habe dann relativ dann auch schnell mir dann Hilfe gesucht. Allerdings auch ein bisschen, wo man mir den Spiegel vorgehalten hat, durch eine gute Freundin, muss ich auch dazu sagen. Und bin dann zur Drogenberatung gegangen. Und hier in Köln. Mhm. Und habe dann auch sofort dem Mitarbeiter auch gesagt, dass ich auf jeden Fall sofort mir Hilfe suchen möchte, also auch in eine Langzeit wieder rein. Der war sowas von überrascht und überwältigt und sowas von überrollt, dass er da gar nicht mit klargekommen ist. Und wie, weil du das selbst so vorgeschlagen hast? Genau. Ach. Ja. Dass ich sofort sagte, nee, ich will diese Hilfe sofort. Ja. Das ist ja erschreckend, dass der darüber erstaunt ist. Das heißt, so oft kommt das offensichtlich nicht vor. Nein. Gibt es hoffnungsvolle Perspektiven, dass du es mit einer Langzeittherapie da auch diesmal auch schaffen wirst, rauszukommen? Ja, doch. Also ich war jetzt, muss ich dazu sagen, die letzten Wochen jetzt auch sehr damit beschäftigt, alles jetzt schon vorzubereiten. Ich werde jetzt nächste Woche Mittwoch werde ich in die Entgiftung zum ersten Mal erstmal gehen, ob das die einzige bleibt, weil die Langzeit wird wahrscheinlich erst im Februar stattfinden. Mhm. Und ob ich das, aber ich versuche trotzdem jetzt schon mal für, ich denke mal, 2 Wochen dort dann schon mal die Entgiftung zu machen. Das ist für mich schon mal wichtig. Und was halt dann ist halt die Entgiftung, wie gesagt, die ist erst im Februar. Mhm. Mensch, Andreas, aber wirklich Respekt, dass du, nachdem du den Horror des Alkoholismus hinter dir hast, dass du jetzt nochmal die Kraft hast und die Entschlusskraft auch hast, sagen, dieses will ich auch besiegen. Und dann muss es aber auch gut sein mit Süchten danach. Ja, also man muss auch, vielleicht auch ein bisschen was dazu, noch ein bisschen Hintergrund sagen. Ich weiß, wie ich damals ausgesehen habe und was mit mir passiert ist. Ich hatte damals, das muss man dazu sagen, ich bin ungefähr 1,75 groß und hatte... Ich habe jetzt ein Normalgewicht, sage ich jetzt mal, von ungefähr 65 Kilo. Mhm. Nach dem Alkoholexzessen, die ich ja durchgeführt habe, es war ja nicht nur Bier, aber überwiegend Bier, ich hatte ungefähr nur noch 38 Kilo. Mhm. Also ich war, und man hat mir dann auch gesagt, ich hätte vielleicht noch 2, höchstens 3 Jahre gelebt. Mhm. Also meine ganzen Organe waren versagt inzwischen. Und ich war... Das heißt, einmal dem Tod von der Schippe gesprungen. Ja. Und jetzt ziehst du relativ früh die Notbremse. Richtig. Das finde ich ausgesprochen gut. Was warst du eigentlich früher vom Beruf? Ich bin gelernter Kaufmann und war auch 10 Jahre selbstständig. Hatte also einen eigenen Laden. Hast du die Hoffnung, wieder einsteigen zu können in deinen Beruf? Auf jeden Fall. Ja, ja. Also ich hatte jetzt auch vorhin, das war auch mit dem Jobcenter so auch abgeklärt, dass ich das jetzt eigentlich jetzt dieses Jahr, ich wollte sogar dieses Jahr ja noch wieder aktiv werden. Mhm. Im Berufsleben, und das hat mir dann natürlich das Genick gebrochen durch diese Droge. Ja. Und die haben, also da muss ich sagen, ganz hohen Respekt auch an dem Jobcenter Köln, muss ich echt sagen, die mich jetzt also wirklich auch darin unterstützen, sagen so, sie werden jetzt erstmal gesund. Super. Auch mal was Gutes zu hören von den Jobcentern. Ja. Geben wir gar nicht. Also meine Mitarbeiterin oder meine Sachbearbeiterin. Ja. Andreas, ich freue mich, dass du angerufen hast, aber noch viel mehr freue ich mich, dass du für dich den Weg findest, jetzt da auch wieder rauszukommen. Und ich glaube, dann hast du 2 so fulminante Erfahrungen gemacht, das lehrt dich das ganze Leben, auf einem geraderen Weg zu gehen danach. Alles Gute wünsche ich dir und toi, toi, toi, dass du schaffst. Aber ich bin mit deiner Erfahrung glaube ich, dass du es gut schaffen wirst. Ich bedanke mich. Sehr gerne, Andreas. Und tschüss. Alles Liebe und alles Gute noch. Dankeschön, Andreas. Tschüss. Ja, ciao. So, ihr Lieben, gleich haben wir 1:30 Uhr. 1.30 Uhr und auch da machen wir jetzt mal eine kleine Domian-Postbox. Und zwar hat mir geschrieben, Fabian schreibt, hi Domian, ich bin ja nur wirklich ein großer Fan deiner Show. aber wie du letzte Woche den Anrufer, der zum Thema Zuckerberg angerufen hat, abgebügelt hast, fand ich richtig daneben. Klar, über irgendwelche Steuergesetze in den USA zu reden ist langweilig, aber du hättest das eleganter lösen können. Lieber Fabian, Asche auf mein Haupt. Da hast du recht, das war ein bisschen krass, das tut mir auch leid und ich entschuldige mich bei dem Anrufer. Das hätte man eleganter lösen können. Wohl wahr. So, dann weiter. Lieber Domian, mein Name ist Anna und ich bin 21 Jahre alt. Ich habe neulich vor dem Fernseher gesessen und lange geweint. Nämlich, als du mit der Frau gesprochen hast, deren 19-jährige Tochter sich erhängt hatte und deren Mann, also der Vater des Mädchens, sich dann ein paar Jahre später ebenfalls erhängte. So viel Unglück auf einmal. Das kann doch kein Mensch aushalten. Ich möchte dir aber dafür danken, wie gut und mitfühlend du mit der Frau umgegangen bist. Und ich wünsche dir von Herzen schöne Weihnachten, liebe Anna. Vielen Dank für den freundlichen Brief und auch dir wünsche ich schöne Weihnachten. Mark, schreibt, hi Domian. In der Postecke beantwortest du ja ab und zu persönliche Fragen. Ich hätte ein paar an dich. Erste Frage, meidest du wegen der Terrorgefahr Weihnachtsmärkte? Ich meide Weihnachtsmärkte, wo es eben geht, aber nicht wegen der Terrorgefahr, sondern weil ich überhaupt nicht auf Weihnachtsmärkte stehe und die grauenhaft finde und es stresst mich total, darüber zu laufen. Würde ich auf Weihnachtsmärkte stehen, würde ich auch zu dieser Zeit dorthin gehen. Zweite Frage, was sagst du zum Ende von Stefan Raab? Das bedauere ich sehr, dass er geht, aber ich kann es gut verstehen. Aber ich bedauere mich selbst noch ein bisschen mehr, weil nämlich es demnächst meine Lieblingsunterhaltungsshow nicht mehr gibt. Es gibt nicht mehr Schlag den Raab. Für mich die spannendste und tollste Unterhaltungssendung im deutschen Fernsehen. Das ist sehr bedauerlich. So, dritte Frage. Welches Buch wirst du in deiner Weihnachtspause lesen? Ja, es liegt da in der Tat ein ganzer Stapel von Büchern, die ich lesen werde. Und ganz oben liegt die gute Hertha Müller und die Atemschaukel. Ich habe vor ein paar Jahren das Buch schon mal angefangen und es aber nicht zu Ende gelesen, aus irgendwelchen Gründen, die damals dazwischen kamen. Es lag nicht an dem Buch. Und da ich Hertha Müller sehr schätze, freue ich mich sehr auf die Atemschaukel. Und vierte Frage, mit welchem aktiven Politiker würdest du gerne mal Bier trinken gehen? Ganz eindeutig mit Angela Merkel. Am liebsten in ihrer schönen Heimat, in der Uckermark, irgendwo im Dorf, in der Kneipe. So ganz normal, ohne viel Theater. So, und noch eine Post von Volker. Volker schreibt, lieber Domian, ich bin ein aufgeschlossener Typ. Gerade mal 42 Jahre jung, habe eine gute Aussprache, arbeite zurzeit in einem Callcenter, kann bestens mit Menschen umgehen und habe auf unserem Schützenfest auch schon eine Veranstaltung moderiert. Kurzum, ich möchte mich bei dir als dein Nachfolger bewerben. Wenn du in einem Jahr aufhörst, ich hätte Zeit. Lieber Volker, du kannst dich nicht bei mir bewerben. Ich habe das nicht zu entscheiden. Da musst du dich bei den Programmdirektoren des Westdeutschen Rundfunks bewerben. Mal sehen, was daraus wird. Ende der Postecke. Und es geht weiter mit Peter. Peter ist 29. Guten Morgen, Peter. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, grüß dich. Hallo, Peter. Um was geht's bei dir? Ja, folgendes. Erstmal wäre ich gerne am Samstag, beziehungsweise am Sonntag dabei gewesen, essen. Da hattest du ja deine Filmpremiere war das? Ja, weiß genau. Gar nicht. Die Interview mit dem Tod? Genau, ja. Genau, richtig. Ja, ich muss sagen, das ist auch eine gute Balance zu meinem Thema, weil ich beschäftige mich mehr als mit dem Tod als junger Mensch. Ich bin 29. Mhm. Als, glaube ich, jeder andere in meinem Alter. Wie kommt das? Das liegt daran, dass ich Nahtoderlebnis hatte, 2008. Und das ist ich stoße da immer wieder auf Abneigung, auf Leute, die es überhaupt nicht verstehen. Ich habe bis heute auch niemanden verstanden, gefunden, der es überhaupt versteht, was ich erlebt habe. Also das ist 2008 passiert. Genau, richtig. Ja. Vorweg ging sicherlich irgendein schlimmes Ereignis. Ein Unfall, eine Krankheit oder was? Erzähl mal, was passiert war. Ja, es war ein Autounfall in den USA. Ich hatte, mir fällt auch wahnsinnig schwer darüber zu sprechen, muss ich sagen. Also ich habe es bis heute nicht richtig verarbeitet, muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Ich habe auch mehrere psychologische Beratungen gehabt und Psychotherapie, Psychiater. Niemand gefunden, der es irgendwie der da an mich rankam, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Deswegen fällt's dir. Ja, ich versuche einfach mal zu erzählen. Ich war bei einer Freundin damals zu Besuch in den USA, die dort studiert hat an der Illinois University. Mhm. Und hab dann wir waren auf einer Straße unterwegs und waren auf dem Weg zu einer Hausparty zu einer Freundin zu ihr und wir sind gefahren und auf einmal kam von rechts ein Auto, mhm, direkt in unser Auto reingefahren. Also ich, und du saßt auf dem Beifahrersitz. Auf dem Beifahrersitz, genau. Und das heißt, das Auto ist direkt auf dich raufgeprallt von der Seite. Ja, genau, richtig. Ja, genau, richtig. Wie schwer warst du verletzt? Eigentlich gar nicht. Eigentlich das ist das Witzige. Ja. Zumindest habe ich gedacht, ich war erstmal irgendwie natürlich total perplex. Also ich weiß auch nicht mehr viel davon. Ich weiß nur noch, dass ich aus dem Auto ausgestiegen bin und habe immer das Gleichgewicht verloren. Mhm. Also ich bin immer aus dem Auto raus und immer wieder hingefallen und wieder aufgestanden und hingefallen und ich wusste gar nicht, was überhaupt passiert ist, mhm, in dem Moment. Und ja, hinterher hat sich halt herausgestellt, dass ich einen Genickbruch hatte. Ach du je. Also das, ja, hast du gar nicht verletzt. Zunächst, ja, hast du es angenommen, dass du nicht verletzt, ja, genau, warst. Richtig, also so rein äußerlich, klar, Platzwunde und so weiter, und aber jetzt nicht so, wo ich dachte, okay, jetzt bin ich jetzt mega krass verletzt oder dass ich jetzt, ne, ich denke, ich muss jetzt sterben. Aber du wurdest dann sicherlich sehr schnell in eine Klinik eingeliefert. Ja gut, das hat noch ein bisschen gedauert, aber ziemlich außerhalb irgendwie da, und es hat relativ lange gedauert. Ich habe mich dann irgendwann einfach noch auf den Boden gelegt, habe gewartet, bis dann irgendwie mal kam. Und deine Bekannte, wie schwer war die getroffen? Oder? Auch nicht viel. Die hat dann auch die Rettungskräfte quasi gerufen. Mhm. Die kam dann auch, es ist halt relativ schnell, aber so ein, was für die USA halt schnell ist, so 20 Minuten später vielleicht, keine Ahnung. Mhm. Und dann wurde ich halt ins Krankenhaus gefahren, ja. Wo und wann hattest du dieses Nahtoderlebnis? Im Krankenhaus dann? Genau, im Krankenhaus selber. Ich wurde dann operiert halt, weil, wie gesagt, wurde dann herausgefunden, dass ich ein Genickbruch hatte, und wurde dann erstmal operiert. Und in dem Moment, als sie mich operiert hatten, beziehungsweise als ich da auf dem OP-Tisch lag, es klingt total jetzt banal und total verrückt. Ich weiß es selber, ich kann es selber gar nicht glauben. Aber ich bin wach geworden, oder dachte zumindest, ich wäre wach. Mhm. Und ich war quasi über mir. Also ich konnte mich nicht selber über mir sehen, aber ich hab mich aus der Vogelperspektive auf dem Tisch liegen sehen. Du konntest dich, Entschuldigung, ich hab's gar nicht verstanden. Das heißt, du schwebtest über dir und konntest dich, deinen Körper unten auf dem OP-Tisch liegen sehen? Genau, ich konnte meinen Körper sehen, aber ich wusste nicht, ich konnte mich selber nicht fühlen, nicht anfassen. Ich war, wie soll ich das, das ist so mega schwer zu erklären. Das ist total schwer zu erklären. Hast du die Situation, hast du das denn irgendwie begriffen, dass dein Körper da operiert wird? Gar nicht. Hast du begriffen, dachte, dass du das bist, ich, da unten? Nee, ich dachte, ich wäre wach. Ich dachte erst, ich wäre wach. Also ich dachte, ich wäre wach, bis ich dann gesehen habe, okay, die Ärzte machen da irgendwas an meinem, keine Ahnung, operieren mich da. Mhm. Da habe ich gedacht, so, kann eigentlich sein. Also total verwirrend. Also ich war bei, das ist witziger, an der Sache, ich war bei totalem Bewusstsein. Ich weiß es noch ganz genau, das ist total präsent. Wie, um sich das mal vorzustellen, wie hoch bist du denn in deiner Wahrnehmung geschwebt in diesem OP-Saal? Ich war total an der Decke. Mit dem Gesicht, hast du so quasi auch gelegen und mit dem Gesicht oben an die Decke geguckt? Genau, richtig. Nee, ich habe praktisch quasi mit meinem Rücken, musst du dir vorstellen, an der Decke geschwebt und habe auf mein Gesicht geguckt. Ach so, mit dem Gesicht über allem. Mhm. Richtig, ja, genau. Was hast du? Um das jetzt mal so banal zu erklären. Also es ist halt, das ist halt schwierig, das in Worte zu fassen. Ne? Hast du etwas hören können auch? Ja, ich habe die Ärzte hören, reden, alles. Und ja, also die Ärzte, das, was ich mir noch erinnere, war, ja, wir müssen jetzt mal langsam wach machen lassen. Also das ist ja ein Indiz dafür, dass ich noch am Schlafen war. Mhm. Ich habe den Ärzten auch danach gesagt, ja, ich war die ganze Zeit wach. Die Ärzte meinten so, nee, kann nicht sein, die waren in Vollnarkose, also da sind wir uns sicher. Oder haben sie irgendwas gespürt, dass sie irgendwie Schmerzen hatten? Und sie, nee, gar nicht. Während du oben geschwebt hast, ja, war das ein gutes Gefühl? Ja, das fragen mich immer wieder Leute, denen ich das erzähle. Ich fand es, auf der einen Seite war es ein sehr warmes Gefühl. Also ein sehr aufgehobenes Gefühl. Auf der anderen Seite war es ein sehr beängstigendes Gefühl, weil ich nicht wusste, was passiert. Weil ich wusste, irgendwas stimmt nicht, irgendwas passt da nicht. Mhm. Ne? Weißt du, dieses Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Mhm. Ich wusste, ich konnte es auch nicht einordnen. Aber jetzt im Nachhinein weiß ich halt, dass es halt so war, weil ich habe ja geschlafen. Das haben mir jetzt ja auch gesagt. Wie war denn für dich das Zurückgehen in den Körper wieder? Ziemlich unangenehm. Bist du dann wieder nach unten geschwebt? Ja, im Vergleich zu diesem Gefühl, also geschwebt bin ich jetzt nicht, das hört sich so geistig an, ne? Also so, ja, so klischeehaft irgendwie auch. Nee, ich war auf einmal, zack, war ich wieder da. Also ich wurde im Aufwachraum, wo ich wach und habe gesagt, ich kriege keine Luft mehr, weil ich auch irgendwie, ja, keine Ahnung, ich habe auch vieles verdrängt damals und Kannst du dich erinnern, ob du zurückkehren wolltest in den Körper? Ja, absolut. Du wolltest zurückkehren? Absolut. Ich wollte unbedingt zurück. Weil, wie gesagt, auf der einen Seite war es ein sehr warmes Gefühl, was ich hatte, aber auf der anderen Seite hatte ich auch einfach mega Angst, was passiert. Also ich wusste nicht, was passiert. Die meisten Menschen, die Nahtoderlebnisse haben, nicht alle, aber die meisten, beschreiben das so ähnlich wie du, aber die sagen dann, dass sie vielleicht gar nicht unbedingt zurückkehren wollten. Das andere, was da noch war, war eigentlich schöner. Das war bei dir aber nicht so. Nee, irgendwie nicht. Also vom Gefühl her, was ich da gespürt habe, würde ich schon sagen, das war ein sehr angenehmes und warmes Gefühl. Ich habe mich auch nicht so beschützt und aufgehoben gefühlt. Aber allein die Tatsache, dass ich auf meinen eigenen Körper gucken konnte, was da passiert mit mir, das hat mir in dem Moment schon irgendwie ein bisschen Angst gemacht, weil ich nicht wusste, was danach passiert, was danach kommt. Und ich habe mir in dem Moment einfach gewünscht, okay, ich würde jetzt eigentlich lieber wieder in meinen eigenen Körper zurück schweben, so wie du sagst, und irgendwie mein Leben weiter, weil du bist da komplett, gedanklich komplett klar. Du weißt auch ganz genau, okay, du liegst jetzt da und du weißt jetzt nicht genau, was passiert ist, aber dieses Erlebnis, wie du es gerade geschildert hast, mit der Ambivalenz, die du erzählt hast, wie hat dieses Erlebnis dein Denken über den Tod geprägt oder verändert? Total krass. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich denke täglich über den Tod nach. Täglich. Hast du jetzt mehr Angst vor dem Tod? Ja, absolut. Ich denke immer die ganze Zeit, okay, das Leben ist endlich. Und wenn ich mal wirklich zu Hause bin, alleine oder so, oder in einer kleinen Stunde zu Hause, dann denke ich wirklich darüber nach, okay, was ist, wenn das Leben vorbei ist? Also wann ist das Leben vorbei? Was passiert dann? Wo komme ich dann hin? Du bist auf einmal weg. Du machst dir irgendwie so zwei Gedanken. Auch das ist der Unterschied zu den meisten anderen Menschen, die haben überhaupt keine Angst mehr vor dem Tod. Bei dir ist es genau andersrum. Ja, total. Ja, absolut. Glaubst du denn, dass es ein jenseitiges Leben gibt? Bist du durch dieses Erlebnis dadurch mehr zu der Überzeugung gekommen, dass es ein jenseitiges Leben gibt? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, vom Gefühl her, vom Bauchgefühl, würde ich sagen, so wie ich mich da jemand gefühlt habe, habe ich eher Angst davor, zu sterben, als dass ich mich darauf irgendwie, dass ich weiß, okay, dann passiert irgendwas oder dass ich irgendwo anders hinkomme. Glaubst du denn selbst, dass das ein Nahtoderlebnis war? Oder glaubst du, da hat die Chemie meines Gehirns verrückt gespielt? Das ist eine gute Frage. Ich persönlich glaube, es war ein Naturerlebnis, so wie man es klassischerweise auch irgendwie klassifiziert. Mhm. Weil es schon sehr speziell war. Mhm. Also es war wirklich auch, die Ärzte haben auch gesagt, ja, das kann gar nicht sein. Sie waren in der Vollnarkose. Sie haben festgeschlafen. Es ist gar nicht möglich. Und ich habe es ja auch gesehen, was sie da an mir gemacht haben. Also es ist, Peter, wie hast du denn vor diesem Erlebnis über den Tod gedacht? Gar nicht. Gar nicht? Überhaupt nicht. Gar nicht so mal nachgedacht. Nee. Warum auch? Also warum soll man sich als junger Mensch über den Tod Gedanken machen? Weil auch ein junger Mensch sterben kann. Absolut. Wie du es ja selbst im eigenen Leib erlebt hast. Du wärst fast gestorben. Wenn man in seinem Freundeskreis also es selber irgendwie nie erlebt oder nie erfahren hat, dann macht man sich darüber keine Gedanken. Mhm. Das heißt, du hast dir überhaupt keine Gedanken gemacht. Du hast auch vorher keine Meinung darüber gehabt, ob du an ein Leben nach dem Tod glaubst. Gar nicht. Nein. Absolut gar nicht. Hast du gerade gesagt, dass du in mehreren Therapien schon warst und Beratungen? Ja. Aber du bist immer noch sehr irritiert und hast total Angst. Mhm. Ja, voll. Das belastet mich auch total. Also das ist echt so ein Thema, was mich echt, da komme ich nicht drauf klar. Dann rate ich dir aber, Peter, auf jeden Fall, dass du nochmal in eine Therapie gehen solltest. Mhm. Das ist das eine. Ich habe da schon vieles probiert, ganz ehrlich. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich glaube einfach, das ist einfach ein Problem. Das ist einfach viele nicht verstehen können und auch nicht. Ja, deswegen dass du in den geschützten Raum in der Therapie gehen sollst, wo du dich nicht schämen musst, deshalb oder wo du nicht vor ungläubigen Augen sitzt. Ich glaube, mir tut es gut, wenn ich Susanne, du setzt dich auch ziemlich krass mit dem, also was heißt krass, aber auch ziemlich intensiv mit dem Tod auseinander. Mhm. Und ich glaube, sowas hilft mir eher. Deswegen wäre ich auch gerne Essen dabei gewesen. Aber ich konnte es halt nicht einrichten. Aber ich glaube, das hilft mir mehr, das zu verarbeiten, als mit irgendwelchen Psychologen zu sprechen. Vielleicht. Das habe ich aufgegeben. Ja. Ah, ja. Dennoch würde ich dir gerne noch ein unverbindliches Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Möchtest du das? Ich will es dir nicht aufreden. Wenn du sagst nein, dann ist... Möchtest du? Ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Okay. Gut, dann ist das auch, war nur ein Angebot, Peter. Ja, nee, danke. Lieber Peter, jetzt läuft uns die Zeit davon. Ich weiß. Ich hoffe, dass ich der Ernsthaftigkeit des Themas dir gerecht geworden bin. Und absolut. Hoffe sehr, dass du es schaffst, dann doch peu à peu, durch die Auseinandersetzung mit spirituellen Themen, dass du schaffst, dieses Erlebnis zu überwinden und einzuordnen für dich. Hm. Von Herzen wünsche ich dir alles Gute, Peter. Danke. Mach's gut. Tschüss. Du mir an. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. 0800 220 50 50. Nochmal der Hinweis auf morgen. Wir sind ja heute schon relativ so an diesen spirituellen Themen dran. Morgen heißt unser Thema Gott. Und ich möchte gerne mit euch über Gott reden. Glaubt ihr an Gott? An Götter? Warum glaubt ihr? Wie stellt ihr euch die Götter oder den Gott vor? Gibt es den richtigen Gott oder gibt es auch einen falschen Gott? Hat Gott zu euch schon mal gesprochen? Gebt ihr diesem Gott Schuld an etwas, was in eurem Leben passiert ist? Ja, und die Skeptiker möchte ich gerne morgen ja auch zu Wort kommen lassen, die das einfach nicht nachvollziehen können und das letztendlich für Quatsch halten. Das den Glauben an Gott. Ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Da sind wir immer die Leitung geschaltet oder während der Sendung. Hier sind Robert und Florian, 24. Hallo, ihr beiden. Hallo, Domian. Mit wem spreche ich zuerst? Ich bin Florian. Mit mir sprichst du zuerst. Ja. Sehr gut, Florian. Und du musst dann den Hörer dem Robert geben. Mach ich gleich, ja. Also, ich bin 24 und Robert ist 25 und wir haben jetzt eigentlich ein Anliegen, das ist jetzt nicht so spirituell. Wir wollten anrufen, weil deine Sendung hat uns die letzten Jahre in unserer Studienzeit begleitet. Ach. Ja. Was studiert ihr beiden denn? Wir sind jetzt fertig, wir haben jetzt unsere Masterarbeit gemacht in Stadt- und Regionalplanung. Oh, in Stadt- und Regionalplanung. Und die Masterarbeit fertig. Gratulation. Die Masterarbeit fertig, dankeschön. Stadt- und Regionalplanung bezogen auf Deutschland oder kann man das gar nicht auf ein Land beziehen? Das kann man nicht auf ein Land beziehen. Das ist weltweit, das ist länderübergreifend und grenzübergreifend. Also es geht um die Stadtentwicklung und Städtebau an sich. Was macht man mit diesem Studium hinterher? Ja, mit diesem Studium hat man die Möglichkeit, in der Stadtverwaltung zu arbeiten. Mhm. Also direkt von der politischen Ebene der Verwaltung zu handeln. Man kann in Planungsbüros arbeiten, also so wie es Architekturbüros gibt, gibt es Stadtplanungsbüros. Oder man kann auch in der Forschung arbeiten oder Immobiliengesellschaften. Ah ja. Also die Bandbreite ist ganz groß und wenn man sich überlegt, wie viele Städte es gibt, gibt es auch viel Potenzial. Genau, und die Stadt wird immer wichtiger, wie man immer lesen kann. Die Stadtbereiche werden immer attraktiver für die Menschen. Das heißt, ihr werdet nicht arbeitslos werden. Das hoffen wir und wir hoffen natürlich auch, die Städte lebenswerter machen zu können, weil die Probleme werden natürlich nicht weniger. Absolut. Ja. So, erzähl mal, wie wir euch so begleitet haben mit der Sendung während des Studiums. Das war so, wir haben 2012 unsere Bachelorarbeit gemacht, zusammen, das war möglich, und waren dafür in Aue. Das war unser Fallort, also für unsere Fallstudie der Ort. Ach, ihr habt zusammen eine Arbeit geschrieben? Genau, das war möglich. Das war konzeptionell. Und ja, dann waren wir natürlich lange wach und aufgewühlt und haben dann durch den Fernseher gesetzt und sind auf dich gestoßen oder generell die Sendung und fanden das hochinteressant und haben gesagt, Mensch, das müssen wir öfter mal schauen. Und weil wir auch zusammen wohnen in der WG, haben wir gesagt, das machen wir jetzt öfter. Und dann sind richtig Domian-Abende entstanden, die wir jetzt bis zu unserer Masterarbeit aufrechterhalten haben. Das sah dann so aus, dass wir zusammen eingekauft haben, gekocht haben. Und heute gab es zum Beispiel Raclette für zwei Personen, so ein kleines. Und das haben wir dann so eben zelebriert. Und wir fanden das angenehm, von unserem Studienalltag eine Sendung zu haben, die uns nochmal bereichert. Also das muss man ganz gut sagen. Aber die Sendung hat euch ja immer in die tiefe Nacht gezogen. Ja, deswegen, das war nicht immer möglich. Also nicht, dass ihr euch das jetzt vorstellt, jede Nacht, sondern so, wie es uns möglich war. Mhm. Einmal die Woche oder zweimal die Woche. So wie es möglich war. Und so sind dann die Domian-Abende entstanden und jetzt ist einer der letzten. Also ich glaube, das ist unser letzter Domian-Abend, weil, ja, wie gesagt, wir haben jetzt unseren Master gemacht und ja, jetzt sitzen wir hier so auf Umzugskartons und zum 1. Januar ist die Wohnung gekündigt. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Abschied nehmen, also nicht von der Sendung erstmal, die läuft ja noch ein Weilchen, so dieses gemeinsame Gucken und dieses gemeinsame Zelebrieren, das ist ja, so... Ja, von dem Ritual Abschied nehmen, ne? Ja, das muss man mal so sagen. Früher, dann reich mir doch mal den Robert. Ich wollte gerade sagen, dann danke ich erstmal, ne? Und ich reich weiter. Ja, gerne. Okay. Hallo, hier ist der Robert. Ja, Robert, das ehrt uns ja sehr, dass wir so Bestandteil eures Lebens geworden sind in den letzten Jahren. Ja, das ergab sich, wie gesagt, bei der Bachelorarbeit. Und dann haben wir das eben immer verfolgt, weil die Themen einerseits interessant waren, aber auch einen neuen Blick aufs Leben gegeben haben für uns. So. Was waren denn für dich die interessantesten Themen oder sind die interessantesten Themen hier bei uns? Das ist unterschiedlich. Also das kann man nicht verallgemeinern. Es gibt also eine Spannbreite. Mhm. Also das möchte ich ja nicht auf ein bestimmtes Thema runterbrechen. Es kommt immer darauf an. Mhm. Also auch wie du dann mit den Themen umgegangen bist, war immer interessant für uns zu sehen, aber man hat auch oft nachgedacht, wenn es jetzt zum Beispiel um Depressionen ging oder schlimme Erlebnisse oder so, wie man damit umgegangen ist oder so. Mhm. Das hat uns auch gezeigt, wie man vielleicht auch auf das Leben schauen muss oder so, dass nicht alles selbstverständlich ist. Das ist ja toll, wenn unsere kleine Sendung das bewirken kann, ist das eine schöne Sache, finde ich. Da freue ich mich drüber, dass du es sagst. Ja. Wie ist denn jetzt zunächst mal dein Plan, Robert? Was machst du jetzt demnächst? Na, jetzt heißt es Bewerbung schreiben und dann schauen, wohin es gehen kann. Aber die WG wird jetzt aufgelöst schon? Ja, die wird aufgelöst. Und wohin ziehst du jetzt? Dann geht es wieder erstmal zur Familie zurück. Ah, das geht für uns beide. Verstehe. Und dann von da dann schauen, wie es weitergeht. Was ist denn das mit euch beiden? Seid ihr ganz enge Freunde? Ja, wir sind schon gute Freunde. Sehr gute Freunde. Das hat sich so durch die ganze Studium gezogen und hat sich immer intensiviert und wir werden mit hoher Sicherheit auch nach dem Studium noch in engen Kontakt bleiben, auch wenn wir vielleicht nicht mal an einem Ort sind, so wie jetzt. Was ja passieren kann. Aber was auch mit hoher Wahrscheinlichkeit passieren wird, aber da sind wir sicher, dass wir trotzdem Kontakt behalten werden. Auch vielleicht durch die Sendung, dass man trotzdem noch jeder individuell guckt und sagt, hast du gestern geguckt oder so. So ein bisschen Wehmut in der Luft? Es ist ja so ein Umbruchszeit. Aber auch hauptsächlich Freude eigentlich. Klar, also von dem, was man geschafft hat oder so. Ja, toll. Für 24, 25 Masterstudium schon fertig und das ist schon eine gute Sache. Ja, Robert, dann wünsche ich dir persönlich erstmal auch viel, viel Glück und alles Gute. Und Vielen Dank. Bleib uns gewogen. Gerne. Und gib mir doch netterweise nochmal den Florian zurück. Ja, wir haben auch nochmal eine Frage. Ja. Ob du mal so ein Buch oder so geschrieben hast, weil uns auch mal interessiert, wie so dein Tagesablauf vor den Sendungen ist, weil das ja immer bis in die Nacht ist und so. Das hat uns immer mal so brennend interessiert, also wann du aufstehst oder sowas hat uns, ob man das mal nachlesen kann oder sowas. Ja, ich habe vor langer, langer Zeit mal ein Buch mit Hella von Sinnen zusammen gemacht. Jenseits der Scham hieß das. Und das war so ein Interviewbuch und da sind wir genau die Details so durchgegangen. Gibt's, okay. Kann man nicht mehr kaufen, musste irgendwo im Archiv besorgen, irgendwo im Netz gucken. Gibst du mir den Florian nochmal? Ja, gerne. Schönen Abend. Ja, danke schön. Tschüss. So, da bin ich wieder. Florian, was ist dein Plan jetzt? Mein Plan ist, mich deutschlandweit zu orientieren. Mhm. Also nicht europaweit, weil fremdsprachig bin ich nicht so der Fitteste. Mhm. Aber doch deutschlandweit und erstmal irgendwo ein Bein oder einen Fuß drin haben. Also ich bin da offen für ein Planungsbüro oder irgendeine Verwaltung. Ja, ja, also erstmal bewerben und Berufserfahrung sammeln. Sehr gut. Dann drücke ich die Daumen. Wünsche alles Gute, viel Erfolg. Bin sehr optimistisch, wenn ich euch beide so höre. Das wird sicher ein guter beruflicher Start werden. Jo. Danke für den Anruf und man hört und sieht sich. Wir würden auch dranbleiben, wenn wir noch gerne Autogramme. Sehr gerne. Dann legt ihr legt auf und wir rufen gleich zurück. Okay, also wir legen auf. Okay. Genau. Tschüss ihr beiden. Ciao. Danke. Tschüss. Und hier ist die Antje und die Antje ist 38. Guten Morgen, Antje. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo, Antje. Ja, ich rufe an. Ich wollte mich eigentlich bei dir ganz herzlich bedanken. Wir haben vor 4 Jahren schon mal telefoniert. Mhm. Da ging es um die Krankheit von meinem Sohn. Mhm. Und es gab so, also der hat einen ganz seltenen Gendefekt. Genau, beschreib mal kurz nochmal die Krankheit, damit ich mich erinnern kann. Der hat Riesenwuchs der rechten Körperseite. Also alles, was rechts ist, wächst schneller als bei anderen Menschen. Ja. Das heißt, er hat Beinlängendifferenz jetzt von mittlerweile 4 Zentimetern. Mhm. Die Hand ist viel größer und ab Pobacke das Bein auch, der Fuß auch. Also wenn ich Schuhe kaufe, müsste ich eigentlich Schuhe kaufen. Er ist 9. Ich habe jetzt gekauft in 41 und müsste das andere vielleicht ein paar in 39 kaufen, weil dieser Riesenwuchs einfach diesen Fuß so groß macht. Ganz ungewöhnlicher Geneffekt. Ja. Defekt. Ganz selten. Ja. Und das habe ich damals bei euch dann hier so ein bisschen publik gemacht und habe ganz viele tolle Antworten auch bekommen. Und habe mich dann auch gestärkt gefühlt und ein bisschen geguckt und dies und jenes. Und jetzt gibt es dann auch schon verschiedene Gruppen bei Facebook, wo ich dann das heißt, online auch bin und... Hast du auch andere Betroffene gefunden durch uns? Nein. Das nicht. Also so aber selten ist das. Aber ganz viel Zuspruch, die mir Mut gemacht haben, weil ich auch alleinerziehend bin und das Geld natürlich auch wenig ist. Mhm. Und aber die gesagt haben, ey, du schaffst das und die haben mir unheimlich viel Mut gemacht. Und das hält bis, das war vor 4 Jahren der Anruf und da gibt es Kontakte, die jetzt über die Jahre anhalten von damals. Ich glaube, nein, weniger, aber das liegt dann an meinen Depressionen, weil ich halt ganz schlimm depressiv geworden bin und ich bin auch Borderliner und mir fällt es unheimlich schwer, Freundschaften aufrechtzuerhalten oder mich bei Leuten zu melden und das tut mir dann auch im Nachhinein immer sehr leid. Auf jeden Fall gab es damals eine Resonanz und die hat dir gut getan und die war dir hilfreich. Ja, auf jeden Fall. War ganz toll. Und jetzt sind da sogar Gruppen draus erstanden dann auch, dass ich mich getraut habe, weil ich dachte mir, ich bin immer alleine, weil das halt so selten ist. Aber nee, ich bin gar nicht so alleine. Mhm. Und mein Sohn auch nicht. Und es gibt auch Kinder, die noch viel, viel schlimmer erkrankt sind an dem Syndrom. Also mein Sohn hat eigentlich noch Glück gehabt. Das ist ja auch so eine Erkenntnis, die dann gekommen ist. Insofern vielleicht sogar ein bisschen tröstlich für dich oder... Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Man muss halt gucken, wie es weitergeht. Ne? Ja. Also meine Angst ist immer so, was wird sein, wenn er 18 ist? Mhm. Er wird jetzt 10. Die Beinlängendifferenz ist jetzt 4 Zentimeter. Und na gut, es steht eine große OP an. Da werden dann so Keile in die Wachstumsfugen eingesetzt, sodass quasi die Seite, die größer als die andere ist, nicht weiter wächst. Ja, liebe Antje, ich muss Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du angerufen hast und ich wollte dir einfach nur danken. Super nett, alles Gute wünsche ich dir. Dass es Jan einfach gegeben hat und okay, ich muss Schluss machen. Tschüss, ciao. In der Technik, Andreas Fulford. Morgen heißt unser Thema Gott. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.